Neuntens, Schütze-Jupiter-Prinzip. Viele kommen wohl auch zu uns, um hier einfach unter dem Schirm der Toleranz zu leben und ihre Religion auszuüben, in aller Ruhe Sunniten oder Schiiten zu sein oder auch Sufis und Christen, denn letzteres war in ihren Heimatländern noch viel bedrohlicher. Und das können sie hier zum Glück noch ganz für sich und miteinander ungestört und in aller Ruhe und weitgehender Toleranz. Und auf Toleranz müssen sich auch jene Frauen verlassen können, die hier einen freien, selbstbestimmten Lebensstil verwirklichen wollen und lange unter dem Diktat eigener männlicher Landsleute gelitten haben. Und wir könnten uns davon möglicherweise inspirieren und anregen lassen, unsererseits auch wieder Tiefe und Geheimnis unserer Kultur und Religion zu entdecken. Wir dürften uns mit ihnen der Toleranz erfreuen, die unsere Vorfahren durchgesetzt haben, von der erotisch-sexuellen über die religiöse bis zur Ebene der Lebensphilosophie. Wir dürfen heute glauben, was wir wollen. Das war lange nicht selbstverständlich. Anderen Neuankömmlingen geht es vielleicht weniger um Erfüllung. Sie wollen hier nur aus der Fülle leben, in ähnlichem Luxus und Überfluss wie wir. Ihnen könnten wir verraten, wie das ganz legal geht. Und wir könnten auch ganz ehrlich vermitteln, was das bringt und was dabei auch alles verloren geht. Hier ist eben längst nicht alles Gold, was glänzt, wie man uns und unseren großen Vorbildern, den Amerikanern, ja schon von weitem ansieht. Da wird aus Erfüllung leicht Fülle. Und wie schwer wir uns körperlich damit abschleppen. Und immer mehr nicht nur ihr Fett abbekommen, sondern drohen, darin und daran zu ersticken. Bei spiritueller Fülle und Erfüllung wäre das Gegenteil der Fall. Und dem sind viele von Ihnen wohl noch näher als wir. Es wäre weise und fair zu versuchen, Ihnen die von uns schon ausreichend gemachten Fehler zu ersparen. Andererseits dürften wir auch von Ihrer Weisheit, wie sie viele Sufis in sich tragen, leben und mitbringen, unsererseits in spiritueller Hinsicht etwas abbekommen. Neben allem materiellen Profit und Wachstumsstreben und Überfluss wäre ein spiritueller Ausgleich so wichtig für uns. Auf der unerlösten Ebene übertreiben wir das archetypisch weiblich-materielle zu sehr, wie sie das unerlöst männlich-patriarchale. Wie erlösend für beide Seiten würden wir bei beiden Polen die konstruktiven Ebenen ins Auge fassen und verwirklichen, die Anima und Seelenkräfte des Weiblichen und die spirituelle archetypisch männliche Ebene und einander beim Ausgleich helfen. Grund genug also, sich Fragen zu stellen. Wie steht es bei mir mit dem Verhältnis von Wissen und Weisheit? Habe ich meinen spirituellen Weg und meinen Lebenssinn gefunden? Von welcher Philosophie im Sinne von Liebe zur Weisheit lasse ich mich leiten? 10. Steinbock-Saturn-Prinzip. Viele sehnen sich nach den Erfahrungen in ihrer Heimat, dem Kriegs- und Hungerchaos am Ende und den Strapazen der langen Wanderung, wahrscheinlich auch einfach nach Recht und Ordnung, für die unsere Staaten bekannt sind. Sie kannten vor allem Unrecht, aber immerhin Ordnung in ihren Diktaturen, die wir und vor allem unsere besten US-Freunde so erfolgreich destabilisiert haben. Stabilität können sie nun wieder bei uns finden. Ruhe wahrscheinlich weniger, als sie jetzt nach den Strapazen bräuchten. Tatsächlich gibt es keine einzige muslimische Demokratie mit bürgerlichen Freiheiten, Ordnung und Rechtssystem wie bei uns. Unser Recht und eine vergleichsweise freiheitliche Ordnung können sie hier hoffentlich erleben. Und wir können sie lehren, damit umzugehen und sie zu nutzen, um Besseres zu lernen, als ihre Systeme sie lehrten. Und wir selbst könnten im Vergleich doch einmal herausfinden, wie viel besser andere, wie etwa die Schweizer, mit ihrer wirklichen Demokratie leben, als wir mit unserer Farce davon. Vor allem können sie hier von einem Grundgesetz profitieren, das allen die gleichen Rechte gewährt und dabei auch die Frauen einschließt. Das ist für muslimische Frauen eine große Chance und für ihre Männer ein hartes Erwachen. Es ist ihnen hier aber nicht zu ersparen. Im Gegenteil sollten wir alles daran setzen, dieses vergleichsweise menschliche Grundgesetz uns und ihnen zu erhalten, ohne irgendwelche Abstriche daran zu machen. Für die brutale Härte der Scharia, die alttestamentliche Härte noch übersteigt und lieber steinigt als resozialisiert, ist hier kein Platz, weder in unseren Herzen noch in unseren Ländern. Insofern kommt auf muslimische Männer hier entweder eine Umstellung und Erziehung zu und in ihnen in Gang, oder die Dinge gehen schief und das Ganze läuft aus dem Ruder. Was als Härte den Männern gegenüber erscheinen mag, ließe sich auch als Verantwortung uns selbst und muslimischen Frauen gegenüber erkennen. Diesen Schritt haben wir auch machen müssen und dabei viel lernen dürfen. Der Islam ist einfach eine viel jüngere Religion und dadurch in vielem auch später dran. Der Volksschüler ist ja nicht schlechter als der Mittelschüler, er ist nur auf einer anderen Ebene. Wenn er allerdings darauf beharrt, seine Unwissenheit zu bewahren, müssen wir ihm mit hartem Druck begegnen oder ihn in die Volksschule zurückversetzen, in sein Heimatland, wo solche Vorurteile sogar staatsrechtlich abgesichert sind. Wir sollten die Flüchtlinge, die um des besseren Lebens willen herkommen, auch lehren, dass harte körperliche Arbeit eigentlich eher Männer- als Frauensache ist und in unserem System, entgegen aller Ideologie, gerade nicht zu Erfolg führt, sondern auf untere gesellschaftlichen Ebenen und dort festhält. Sie könnten uns andererseits lehren, dass weniger auch mehr sein kann, in materieller Hinsicht, und dass das Wesentliche nicht im Materiellen, sondern im Spirituellen liegt. Wir könnten uns bei dieser Gelegenheit fragen, ob wir es mit unserer Härte und der Arbeit nicht auch oft übertreiben, ob Recht und Ordnung und ihr unerlöster Schatten in der Bürokratie nicht zu oft Kreativität und bessere Lösungen verhindern.